Urfunk.de, der Adlflang-Mix. Ja, das war die Gruppe Andau, glaube ich, und Emiranda. Das ist das Album. Portugiesisch oder Brasilian, das weiß ich nicht genau, aber doch bestimmt sehr schöne Klangen. Hier ist Art Leflang mit der Art Leflang Mix hier am orfo.de. Guten Morgen, by the way. Und ja, wir haben viel Musik, viel Weltmusik und ja, holländisches Material und noch viel mehr. Noch ein Stück von Andau. Ja, schöne Musik von Andau. Und wir gehen weiter mit Curtis Mayfield. Ja, ein Best-of-Album mit natürlich Musik von Superfly on it. Hier ist The Pusher Man und Curtis Mayfield. Oh. Send him home, but his hope. was a rat and he should have known. It's hard to understand, there was love in this man. I'm sure all would agree that his misery was this woman and things. Now Freddy's dead, that's what I say. Everybody's misused him, ripped him off and abused him. Another junkie plan, pushing dope for the man. A terrible blow, but that's how it goes. Freddy's on the corner now, if you wanna be a junkie, wow. Remember Freddy's dead. We're all built up with progress, but sometimes I must confess, we can deal with rockets and dreams, but reality, what does it mean? Ain't nothing said, 'cause Freddy's dead. Sito, ma ti na ngamate me gogodi waudo unka kaise somi wale kai tak des model ku tras masani un pare ka tak yo le faye lu ka trawantor ana sa trawel ku di view Yeah. das kam aus Suriname natürlich. Gabion Crew oder Gabion Crew von das Album Pannekoek. Und das ist ein Pannenkuchen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man das in Deutsch kennt, aber es ist ein, ja, doch bestimmt holländisches Spezialität. Ja, und das Stück heißt auch Eet je moeders Pannekoek, ist die moeders Pannenkuchen. Und noch ein Stück davon von Gabion Crew. that remind me of Savannah, parts of West Virginia that might as well be Kenya, parts of New York City, parts of New York City, parts of Mississippi, parts of Miami, parts of Tennessee look like another world to me. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Might as well be another country. Sorry, oh. Like starving in Bombay, homeless in Morocco, here's a shelter in Chicago, right around the corner, just down the road, right before your eyes, right under your nose. Hey, the ghetto might as well be another country. Mario. Cuisine of today's world, five stars, yo, you're so gourmet, girl. I crave you, I want you, every cell in my body needs you. Tasty like Hershey's and Nestle, you're rich like Godiva, boy, you're just so sexy. There is something about your love that makes me just wanna open up. Flavor is the sweetest thing in life. I'm addicted to your chocolate high. miracles like we're supposed to see. Just get high off our own supply. I'm addicted to your chocolate high. Your flavor is to me the sweetest thing in life. And I don't ever wanna come down. I'm addicted to your chocolate high. Oh, yeah. There's something about your love that makes me just wanna open up. Like we're supposed to be. Just get high off our own supply. I'm addicted to your chocolate high. India Ari waren das mit Chocolate High und davor Ghetto. Und hier ist Wolf Biermann mit Lied für einen Genossen. Genossin Vlasova, dein Sohn ist erschossen worden. Zu werden, ging zu einer Wand, die von seinesgleichen gemacht war, und die Gewehre gerichtet auf seine Brust, und die Kugeln waren von seinesgleichen gemacht. Fortgegangen waren sie also oder vertrieben, aber für ihn doch da und anwesend im Werk ihrer Hände. Nicht einmal die auf ihn schossen waren andere als er und auf ewig nicht unbelehrbar. Freilich, er ging noch gefesselt in Ketten, geschmiedet von den Genossen und angelegt den Genossen, und er, der dies begriff, begriff es auch nicht. Doch dichter wuchsen die Werke, sah es vom Weg aus. Schornstein an Schornstein, und da es am Morgen war, denn man führt sie am Morgen hinaus, für gewöhnlich waren sie leer. Er aber sah sie angefüllt mit jenem Heer, das immer gewachsen war und noch wuchs. Ihn aber führten seinesgleichen zur Wand jetzt, und er, der es begriff, begriff es auch nicht. Auf jeden Fall hat ja der Brecht in derselben Zeit, 1950, ein Gedicht geschrieben, die Kinderhymne. Auch dazu hat Hanns Eisler die Musik geschrieben. Und natürlich war das Brechts Alternativvorschlag für eine Hymne der Deutschen. Und weil er so schlau war, nannte er es unverschämt bescheiden Kinderhymne. Für die Erwachsenen war ja Becher da. Meinte aber die Landeskinder, auch die älteren Exemplare. Und spekulierte natürlich darauf, dass die Deutschen eines Tages dahinter kommen, dass das ihre Hymne sein sollte. Und ich gebe zu, als Deutschland endlich wieder vereinigt war und dieses verfluchte Regime in der DDR zusammengebrochen war, da gehörte ich zu den Träumern, die glaubten, wir könnten jetzt bei der günstigen Gelegenheit auch gleich noch dies Deutschland, Deutschland über alles Lied loswerden. Natürlich weiß ich, es ist kein Nazi-Lied von Ursprung, Hoffmann von Fallersleben. Er konnte nichts dafür, er konnte nicht dichten, aber er konnte auch nichts dafür. Und natürlich die geniale Musik von Haydn geht mir das Herz auf, wenn ich sie höre, aber nur in dieser Version. Und auch da höre ich es beklommen, denn ich kann einfach nicht vergessen, dass unter diesem Lied so viele Menschen liquidiert wurden, kaputtgeschlagen wurden. Soll sein, wenn Deutschland eines Tages so sein wird, wie ich es mir wünsche, und das erlebe ich vielleicht noch, dann ist es gut genug, um sich solch ein Lied leisten zu können. Vielleicht war es mal wieder eine höhere Weisheit der Dummköpfe, dass sie dieses Lied nicht genommen haben. Realisten eben. Sie wussten, Deutschland ist noch nicht reif dafür. Und ich will Ihnen sagen, warum ich auf die Idee kam, dass diese Kinderhymne von Brecht und Eisler die zukünftige Nationalhymne werden soll. Weil der Eisler in die Musik dieses Liedes ein Kassiba reingemogelt hat. Ich will Ihre Ohren schärfen dafür. In der zweiten Strophe dieses zweistrophigen Liedes hat nämlich der Eisler in die Begleitung die Nationalhymne von Becher, die er selber verbrochen hat, reingefädelt. Dieses. Anmut spart nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes gutes Land, dass die Völker nicht erbleichen, wie vor einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen uns wie wie anderen Völkern hin, uns wie anderen Völkern hing. Und nicht über und nicht unter anderen Völkern wollen wir sein, von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein. Und weil wir dieses Land verbessern, lieben und beschirmen wir's. Und das Liebste mag's uns scheinen, so wie anderen Völkern ihr's, so wie anderen Völkern ihr's. Das war Wolf Biermann, Am Nut spart nicht eng, noch eine eng, nein, ja. Und davor hörten wir über Brecht und Eislers Nationalhymne. Und ich fing an mit Lied vor einen Genossen. Von einem Album, das heißt, mal sehen, Deine Nachgeborene, glaube ich, ja. Deine Nachgeborenen. Musik von Brecht und Eisler. Und wir gehen weiter mit The Queens of Africa. Hier ist Angelique Kidjo en de Akwaba. Ooh. I was a child, out where the pines grow wild and tall, I was trying to make it home through the forest before the darkness falls. I heard the wind rustling through the trees and ghostly voices rose up from the fields. I ran with my heart pounding down that broken pathway with the devil snapping at my heels. I broke through the trees and there in the night my father's house stood shining hot and bright. The branches and brambles tore my clothes and caused me harm, but I ran till I fell shaking in his arms. And imagine the hard things that pulled us apart. And never again, sir, tear us from each other's hearts. I got dressed into that house I did ride. From out on the road I could see its windows shining in light. I walked up the steps and stood on the porch. A woman I didn't recognize spoke to me through a chain door. I told her my story, who I'd come for. She said, I'm sorry, son, but no one by that name lives here anymore. Like a beacon calling me in the night, calling and calling, so cold and alone, shining across this dark highway where our sins lie untold. Dead dog lying by the highway in a ditch. He's looking down kind of puzzled, poking that dog with a stick. Got his car door flung open, standing out on Highway 31, Like if you stood there long enough, that dog get up and run. Struck me kind of funny, seemed kind of funny, sir, to me. Still at the end of every hard day, people find some reason to blame. Now Mary Lou loved Johnny with a love near and true. She said, baby, I'll look for you every day and bring my money home to you. One day up and left her, and ever since then, she lay standing at the end of that dirt road for young Johnny to come back. Struck me kind of funny, funny, yeah, indeed, how at the end of every hard and day you can find some reason to believe. Take a baby to the river, Kyle William they called him. Wash the baby in the water, take away little Kyle's sin. In a whitewashed shotgun shack, an old man passes away. Take the body to the graveyard, and over him they pray. Lord, won't you tell us what does it mean? At the end of every hard-earned day, people find some reason to believe. Congregation gathers down by the riverside. Preacher stands with his Bible, groom stands waiting for his bride. Congregation gone soon, sits behind a weeping willow tree. Groom stands all alone and watches the river rush on effortlessly. Wonder where can his baby be? Still at the end of every hard-earned day, people find some reason to believe. Little girl, is your daddy home? Did he go away and leave you all alone? I got a bad desire. I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? Can he do to you the things that I do? I can take you higher. I'm on fire. It's like someone took a knife edge and dug a 6-inch valley in the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet, freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Oh, I'm on fire. Oh, I'm on fire. Thank you. little girl, is your daddy home? Did he go away and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. And tell me now, baby, is he good to you? Can he do to you the things that I do? I can take you higher. Oh, I'm on fire. I'm on fire. Ja, das waren drei Stücke von einem Tribute to Bruce Springsteen Album. I'm on Fire mit Johnny Cash, Reason to Believe mit M.A. Mann und Michael Penn. Und ich finale mit Ben Harper, My Father's House. Alle Stücke von Bruce. Und hier are the faces, the wicked messenger. Und das ist von Bob Dylan, natürlich. Yeah. Thank you. till our pool was thrown. And many years ago, time passed by, and the poor and dry as committee was I, and tempted to be in fiery heat by the end of a man whose name was Dan, Dan the blacksmith. Sword many years ago, and my blade was broad many years ago. Born with pride in a battle I'd ride, and a warrior's side, and I caught and I killed, and was lost in the field, and I soon did rust, I corrode to dust. Who's green and lazy many years ago, but I was ever a goat who fell in a moat and forgetting the float. He sunk like a lead and stayed there today to must believe to find about just how kind it all was. Grub a many years ago, and I lived in the moot red mud a many years ago. But on the very first moon I became a cocoon that resembled a prune. And when the good love was done in the warmth of the sun, I shed my skins and I dried my wings and I flew away. Well, once I was a bullfrog, had to struggle for survival. And once I was a cop that lived in water for the men. And once I was a man of work, rolling buses for miles. Once I was a mule, a many years ago. But my master, he treat me cruel, a many years ago. By and by I was sick, couldn't move to his crib. So I took out a stick, a little rock across my back, torn out like a crack. And to his dismay, I passed away into the blue. Meet the Faces van het album The First Step, Und das ist ein Box mit 5 CDs darin. Und das gibt Material darin, das natürlich noch nicht eher herausgebracht wäre. Davor Shake, Shudder and Shiver, auch mit The Faces. Devotion und A Wicked Messenger, das kennen wir natürlich von Bob Dylan. Oké, tijd voor nog etwas Afrikaanse. Afrikaanse queens, koninginnen, Umu Diabata en Christiana. Dorothy Masuka and Ale Tambule. These are the mamas of the melody. You must see Kelama, Manu di Bango, keep me guessing. These are the heroes of the home. And the Mahotel of Queens, those in the battle of the bands. Abdullah Ibrahim, Jonathan Butler, Spokes Mashiane are the icons of the instrument. Tamiya, Mbube, Bakanga, Noba Maskande. Boy, too. Go find me a my little schoolgirl. She's in this world somewhere. Don't come here, little schoolgirl. Ain't gonna buy you a doggone thing. Good morning, little schoolgirl. Good morning, little schoolgirl. Can I come home, baby? Can I come home with you? Tell your mama and your papa I'm a little schoolboy too. Well, baby, I sailed the seven seas. I'll even fight sharks with a toothpick, darling. Well, baby, just to bring you home to me, I'll do anything, anything, little baby. Well, well, baby, just to be with you. Well, a shark bit off both of my legs. Well, baby, the sea will turn to sand. I'll turn over on my other side, darling. I'll do anything, anything, little baby. Well, baby, don't you understand? I give you all of my money. Well, baby, I'll sleep down on the floor. I'll even call your mother-in-law, honey. Well, baby, I'll work till I get sore. I'll do anything, anything, little baby. Just to bring you home, I just want to bring you home, girl. I just want to be with you. I just want to be with you. Nice bluesy music with let me see, what was it? Oh, I don't see it anymore. Naja, okay. It was anyway music by the Paul Butterfield Blues Band. Good morning, little schoolgirl. After that, danach hörten wir I Wanna Be With You, meet Paul Butterfield. Yeah. Got to see her twice. Miss Clean, I like the way she moves. When I was down, she turned on the light. Made my heart beat dynamite. Dynamite, dynamite, dynamite. Beautiful tan. Pa' que seguir llorando. mirando pa' qué. Si solo son tres días, mi niña, y nos quedan dos. ¿Pa' qué, pa' qué, pa' qué seguir llorando, pa' qué? Si solo son tres días, mi niña, y nos quedan dos. La bola puesta seré, clavado en el suelo me quedé pa'. Cuando habla de ella, vuelo remolón no anda quieto, vuelo revolcón no papadea, no pestañea, no duerme, no cuando habla de ella. Clavao la puerta. Ja, und damit kommen wir wieder am Ende dieses ADFO-Mixes. Immer überraschend. Sie hörten zum Schluss zum Balkanklangen. Und nächste Woche bin ich wieder da mit einem neuen ADFO-Mix. Auf Wiedersehen, schlaf wohl oder einen guten Sonntag. Bye bye.